Dort oben waren jetzt keine Lichter, aber auf der Brücke lag etwas, oder vielmehr jemand. Eine Frau, die mit dem Gesicht nach unten auf den Planken lag. »Was zum Teufel«, sagte Butch und rannte auf die Brücke. Ich folgte ihm. Mir gefiel die Vorstellung nicht, dass wir zu dritt darauf und dicht beieinander waren, aber wir konnten sie nicht bewusstlos oder gar tot dort liegen lassen. Sie hatte langes, schwarzes Haar, die Nacht war kalt und windig, und mir fiel auf, dass das Haar der Frau sich in den Böen als Klumpen bewegte, als klebte es aneinander. Es gab keine wehenden einzelnen Strähnen, nur den Klumpen. »Nimm du die Beine«, sagte Butch, »wir müssen sie wegschaffen, bevor die Scheißbrücke in den Scheißbach stürzt.« Er hatte recht, ich konnte die Widerlager ächzen und den durch all den Regen angeschwollenen Gelassi donnern hören. Ich nahm sie also an den Füßen, sie trug Stiefel und eine Kordsamthose, und auch diese Sachen waren irgendwie komisch. Aber es war dunkel und ich hatte Angst und wünschte mir im Augenblick nichts sehnlicher als festen Boden unter mir. Butch packte sie unter den Arm und stieß sofort einen angewiderten Schrei aus. »Was denn?«, fragte ich. »Schon gut, los, jetzt beeilen wir uns!« Wir schleppten sie von der Brücke auf die Lichtung, nur 20 Meter, für die wir jedoch eine Ewigkeit zu brauchen schienen. Leg sie ab, Jesus, Jesus Christus!« Butch ließ ihren Oberkörper los, so dass sie auf dem Gesicht landete, aber das beachtete er nicht groß. Er stand mit verschränkten Armen da und rieb die Hände unter den Achselhöhlen, als wollte er sie von etwas Ekligem befreien. Ich wollte ihre Beine ablegen und erstarrte dann, weil ich nicht glauben konnte, was ich da offenbar sah. Meine Finger schienen in ihre Stiefel eingesunken zu sein, als wären sie aus Ton anstatt aus Leder. Ich zog sie heraus und starrte meine Fingerspuren, die sich allmählich ausfüllten, verständnislos an. »Mein Gott! Als wäre sie, scheiße, als wäre sie aus Knetmasse oder sowas!« »Butch, was ist das? Verdammt nochmal, was ist das?« »Ihre Sachen sind keine Kleidung. Sie sind wie eine Körperbemalung, eine Tarnung, irgendeine verdammte Täuschung.« Er beugte sich über sie. »Es ist zu dunkel. Hast du eine Taschenlampe?« »Nein, hab sie nicht mitgenommen.« »Ihr Haar...« Ich berührte es und riss die Hand sofort zurück. Das war kein Haar. Es war eine feste, wenn auch formbare Masse, keine Perücke, mehr eine Art Schnitzerei. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. »Ob sie tot ist?«, sagte ich. »Das ist sie doch, nicht wahr?« In diesem Augenblick ließ die Frau einen langen, keuchenden Atemzug hören, eines ihrer Beine zuckte. »Hilf mir, sie umzudrehen«, sagte Butch. Ich griff nach einem Bein, bemüht, diese unheimliche Elastizität zu ignorieren. Ein Bild, Gambi, das Knetmännchen aus der Trickserie, schoss mir meteoritengleich durch den Kopf und verschwand wieder. Butch packte sie an der Schulter, wir wälzten sie auf den Rücken. Selbst nachts konnten wir sehen, dass sie jung war, hübsch und gespenstisch bleich, und wir konnten noch etwas anderes erkennen. Das war das Gesicht einer Schaufensterpuppe, glatt und faltenlos, die Augen waren geschlossen, nur die Lippen hatten Farbe, sie wirkten geschwollen. »Das ist kein menschliches Wesen«, dachte ich. Sie holte nochmals keuchend Luft, beim Ausatmen schien ihr die Luft wie von Krümmungen gebremst in der Kehle festzustecken, danach folgte kein weiterer Atemzug. »Ich glaube...« Ich hätte wie erstarrt weiter dagestanden und sie sterben lassen. Es war Butch, der sie rettete. Er kniete sich hin, benutzte zwei Finger, um ihren Unterkiefer herabzuziehen, und legte seinen Mund auf ihren. Er hielt ihr die Nase zu und atmete kräftig aus. Ihre Brust hob sich. Butch drehte den Kopf zur Seite, spuckte aus und holte tief Luft. Er atmete abermals in sie aus und wieder hob sich ihre Brust. Er hob den Kopf und starrte mich mit großen Augen an. »Als ob man Plastik küsst«, sagte er und machte dann weiter. Während er über sie gebeugt war, öffnete die Frau die Augen. Sie sah mich durch die Borsten von Butchs Bürstenschnitt an. Als Butch sich wieder aufrichtete, ließ sie einen weiteren dieser rauen, kehligen Atemzüge hören. »Die Kiste«, sagte Butch. »Adrenalin, Sauerstoff auch, Beeilung, Scheiße, renn!« Ich rappelte mich auf und befürchtete sekundenlang, gleich ohnmächtig umzukippen. Um gegen die Benommenheit anzukämpfen, klatschte ich mir ins Gesicht, dann rannte ich zur Hütte los.